WDR 5. Das Hörspiel am Dienstag. Letzte Wohnung vor der Kiste. Von Ingomar von Kieseritzky. Regie Thomas Werner. Das Jahr 2013 war ein Scheißjahr, meine Meinung. Früher war alles besser, Demet. Erbarmung, meine Herren. Das ganze Leben ist seit 2000 eine Riesenscheiße. Da könnte man ansetzen, lieber Rosinski. Aber auch 1999 war schon öde. Ich habe heute wieder eine Eigengeruchspsychose. Aua, was soll ich sagen, Plättner? Wieder verweste Leber, was? Themenwechsel, nuscht mit Leber, nuscht. Wo der Rall bloß bleibt. Seit dem Zeckenbiss ist er nicht mehr der Alte. Ja, mit einer Borreliose macht man keine Späße, nicht wahr? Im Übrigen, lieber Plättner, die Zecke, die sticht, die beißt nicht. Die Zecke beißt dem. Nein, stechen tut sie, stechen. Sie beißt. Was da? Ob das Vieh nur beißt oder sticht, ist doch Jacke wie Hose. Das Quartalsfieber ist jedenfalls so unvermeidlich wie die Demenz. Die Einschüsse kommen immer näher. Im Jahr 2000... Reichen Sie mir bitte das Salz für mein Bier, Herr Rosinski. Danke. Ja, 2012 erleidet mein Freund, der Maler, den Namen habe ich vergessen, einen Herzanfall in der Commerzbank. Georgsen hieß er. Extrem erfolglos und verarmt. Das auch kennen die mit. Ich bin selbst extrem erfolglos, lieber Plättner, und kann nicht jeden anderen erfolglosen Maler kennen. Das ist die Lage. Naja, immerhin ein Konto auf der Commerzbank. Der hatte kein Konto auf der Commerzbank. Der wollte die Bank überfallen. Was? Die Aufregung war zu viel. Er konnte nicht einmal seinen Wunsch äußern. Da war er schon hin. Na, servus, tragisch, wirklich tragisch. Nichts ist tragisch, meine Herren. Der Mensch modelt immer einheitlich sein Geschick und das ist determiniert oder nicht? Je nach Zufall. Am 25. Dezember werde ich 71 Jahre alt. Das ist tragisch. Ich habe noch einen Schlag bei Frauen. Aber ich kriege keinen mehr hoch. Sehen Sie, Rosinski, das Tragische gibt es doch, gell? Nehmen Sie halt Viagra oder irgendein anderes Ditschgelpulver. Über 60 Euro. Und die Barmer zahlt's nicht. Ach. Nein. Wo der Rall bloß bleibt. Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt hat sie sich erinnert. Pardon. Der Rosinski geht jetzt seine Inkontinenzwinde wechseln. Auf unserer letzten Reise in die Schweiz, auf Goethes Spuren, hat er einmal bei einem Stopp in Sils Maria eine Toilette verstopft. Nein. Wir mussten fliehen. Ja, dieser ganze blöde Urogenitaltrakt. Der Rosinski ist ja furchtbar sensibel beim Thema Krankheit und Tod. Aber diesen Themen muss man unerschrocken in die Pupille. Ja, wo war ich? Urogenital. Rechtes Auge, Makuladegeneration. Die bestimmt meine Malerei. Sehr pastose Einfälle. Ja, und das Hirn benebelt irgendwie von Farbdämpfen und Terpentin. Man muss darüber reden dürfen, Demet. Da haben Sie tausendmal recht. Bei mir ist es die Gicht und ein chronischer Katarrh. Naja, 60 Jahre Bücherstaub. Aber ich habe sie halt immer gern gerochen. Die alten Bücher riechen gut. So ein Papier wird nicht mehr hergestellt. Denke ich auch. Alles verrottet. Ja. Ja, die Inflation mit dem scheiß Euro, nicht? Man kann sich ja nichts mehr kaufen. Was haben Sie früher für 20 D-Mark alles bekommen? Früher war alles besser. Die Gicht ist nicht das Problem, Plättner. Es ist die Libido. Was Sie nicht sagen. Ich bin jetzt 79 Jahre alt, kein Alter in diesen Zeiten, kerngesund, aber unten, da tut sie halt nichts mehr. Tote Hose, Atrophie, Tragisch, ja. Na, tragisch. Ja, der Rusinski hat heute eine lange Sitzung auf dem Abort. Seine Blase braucht Zeit. In der Apothekerumschau hat er einmal gelesen, dass man mit seiner Blase sprechen soll, wenn sie störrisch ist, ja? Jetzt hört's aber auf. Das nutzt ja nichts, weil die Organe ihr Eigenleben haben. Mit der Leber spricht er auch viel. Die hat eine Krise. Crise de foi. Ach, da schau ich ja. In so einer Krise ist auch der Besitzer der Leber krank. Also, Rusinski. Logisch ist das, ja. Ich habe mal beiläufig notiert, was wir alles noch nicht haben. Neurosyphilis, zerebrale Gefäßsklerosen, Alterskarzinome, Osteoporosen und den rheumatischen Formenkreis. Den berühre ich nicht. Das Alte ist ein Kreuz und jeder hat's zu tragen. Also mir hilft das Saufen. Nicht exzessiv. 3 Liter Bier oder Wein am Tag. Übrigens, mein Freund Muschall hat extrem wenig getrunken und geraucht. Und woran geht der endlich ein? Ne? Nix, entweder oder. Ne? Er nimmt beides. Leberzirrhose und Lungenkrebs. Blödes, renitentes Ding, du. Vesica urinaria, du blöde Ranz. Man drückt und drückt und kein Response. Die Blase, femininum, typisch. Man drückt und drückt, kaum ein Tröpfchen. Und dann die Niere, auch femininum. Der Stein, der Urolith. Maskulinum. Das Katheter. Neutrum. Der Penis, der Pimmel. Nun plural gehen der gerecht. Die Penisse, die Pimmel. Herrgott, du blöde Kuh, mach zu! Mehr Dezenz, mein Herr. Sie bringen mich völlig aus dem Konzept. Ich drücke hier friedlich und bin kurz vor der Initialzündung. Ja, beinahe läuft's schon. Und dann kommen Sie. Ich bitte um Pardon. Es tut mir leid. Wissen Sie, dass 80% aller Menschen schwachsinnig sind? Ja, schon. Und die 20%? Die kenne ich doch nicht. Idiot. Oh. Pardon, die Herren. Die Blase. Wie immer verstockt. Ja, wer kommt denn da? Der alte Rall. Sieht massiv angepufft aus. Cognac, denke. Auf Stuhl sitzen. Danke. Sie bluten. An der Schläfe. Erbarmung. Unfall. Fahrradfahrer mit Schaf und Leine versus Rall. Ecke Hektorstraße auf Trottoir. Durch Sturzblessur. Ja, wie? Sie hat sie einfach aggressiv touchiert? Uneinfach. Es war Absicht. Ein Kretin im Kapuzen-Anorak. Proletenmode. Schauen Sie, Fahrradfahrer nach Biker. Die dümmste Rasse im Verkehr. Zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu brunzen. Neben ihm ein schmutzig-gelbes Wollschaf. Kenn ich. Das war ein Bettlingenterrier. Die Rüden immer geil und die Hündin immer läufig. Er ist ja für alle schön, Blättner. Tut aber jetzt nichts zur Sache. Wer weiß. Ich am Boden, der Velofahrer stoppt, der Köter hob ein wolliges Hinterbein und markierte ausgiebig. Man hat sie angepinkelt. Ich fass es nicht. Jawohl. Dann Fahrerflucht. Der Idiot zeigt Stinkefinger, dann ab mit Schaf. Diese Formlosigkeit, unfassbar. Eine Krankheit dieser Zeit. Außer der schleichenden Debilisierung der Globalgesellschaft. Ein Bonmot. Mehr Cognac. Ja, Mein Steißbein ist demoliert. Man muss alle Verkehrsteilnehmer konfiszieren, annullieren und eskamotieren und, oh, mein Kopf, dezimieren. LKWs, die mit dem toten Winkel im Rückspiegel, dezimieren per Anno eine schöne Menge von Fahrradfahrern, aber nicht genug. Muss austreten, pardon. Danach will ich etwas über die Wohnung hören. Der Rall ist noch nicht klar im Oberstübel. Ich frage einmal direkt. Rall, was ist mit Wohnung? Im Fahrstuhl haben zwei Rollstühle Platz. Rollstuhlgerechtigkeit, jawohl. Fräulein, der Rall braucht noch einen Cognac. Immerhin, wir sind am Rand der WG-Topografie. Rall, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl in die Wohnung. Ja, Fahrstuhl, vierter Stock. WG, Hallensee. 6 Zimmer, ein Balkon, Küche, Besenkammer, 2 Bäder, 2 Bidets, aber nicht blau. An den Wänden Messingstangen, die um greise Hände bangen. Da bin ich. Hab alles gehört. Wie teuer? Lal, wie teuer? 700 Euro kalt. Und der Müll ist nicht dabei. Und eine schöne Putzfrau, die da klaut die Preziosen. Na servus, das ist aber billig. Für 6 Zimmer und 2 Bäder und 2 Bidets. Lieber Rall, wie viel Quadratmeter? Schon renoviert oder nicht? Zustand? Jawohl. Ja, so kriegen wir nichts raus. Bitte noch einen Cognac, aber doppelt. Kommt sofort. Ich wüsste gern, ob es laut ist. Durch Unter- oder Obermieter. Ich wohnte mal in einem 2. Stock und im 3. über mir wohnten Serben oder Kroaten. Höllenlärm jeden Morgen und hin und wieder fiel ein Schrank um. Eines der Kinder war geistig behindert. Jawohl, die Generalkrankheit unserer Zeit, meine Herren. Die Demenz. Politiker, Sportfans, Hundebesitzer und das Internet. Alles dement. Der amerikanische Film? Infantil. Ich wüsste gern, ob's in der Wohnung Kabelanschluss hat, wegen der Zwangsgebühr. Keine Nebenfragen, Demet, sonst erzeugt man Dekonzentration. Rall, bitte. Parkett oder Teppichboden? Grundlegend Parkett, darüber Teppichboden. Dschungelgrün mit rosa Blüten, geformt wie Spermien. Die Wände in einem uterinen Rot. Damenbesuch verboten. Der Werteverfall schreitet in Progression. Nicht wieder die Werteverfalltour. Stopp, Rall! Stopp! Mein lieber Rall, wir kennen Ihr tragisches Schicksal. Und eben hatten Sie einen Unfall. Vor 20 Jahren ein Zeckenbiss, dann die Borreliose, sodann Scheidung, Gicht, Tod Ihrer Frau, Selbstmord des Sohnes. Sie sind ein Misanthrop. Sie hassen die Welt. Und hängen der materialen Wertethik an, bitte. Hat diese Wohnung Kabelanschluss oder nicht? Tausende, aber sie sind alle verstopft. TV-Konsum verdummt, geht auf die Netzhaut und sendet Aggressionsviren aus. Tragisches Schicksal, hören Sie auf. Mit einer Nilpferdpeitschen hat im Schulhof seines Progymnasiums Schüler verprügelt und wurde dann halt suspendiert. Na, da ging's abwärts mit ihm. Ihre Zusammenfassung des Rallschen Tädium Vitae war bemerkenswert, mein lieber Rosinski. Man merkt doch immer mal, dass Sie Schriftsteller sind. Biogene Luftverunreinigungen führen zu Innenverschmutzung, Allergien und Lungenpest. Damenbesuch verboten. Rall, mein Besser, ich sehe, Ihr Glas ist leer. Fräulein, bitte. Ja, doch. Sagen Sie mir doch bitte, wer die Vormieter waren. Wissen Sie, die Mieter vor uns. Bin ja kein Idiot, Plättner. Altes Antiquariatsschwein mit Bücherstaub verstopften Poren und Ohren. Meine Frau war Rumänin. Naja, eine Mathilde Arabesco. Sie fraß maßlos Joghurt, war blond wie ein Ferkelchen, hatte blaue Augen und konnte immer. Die Wohnung ist zu billig. Also zählen Sie bitte die Handicaps auf. Wie ich Sie kenne, haben Sie eine Liste gemacht. Na endlich! Sehr gut, wir hören. Ja, freilich. Ja, Seit 1981 bewohnt von Ehepaar, beide Parkinson. Tochter MS, die beiden dann ALS. Deswegen überall Messingstangen im Flur und den Bädern. Sodann Veterinärmedizinerin. Installation einer Katzenklinik, auch für letale Fälle. Ein Krematorium wurde angeschlossen. Auch ich will kremiert werden. Man sollte alle Menschen rechtzeitig kremieren. Vor allem Velofahrer und auch Schafe. Erbarmung, jetzt hat er wieder einen Rappel oder ein Ptimal. Nee, dann wäre ja nicht so elaboriert. Nee, Rall. Hund oder Katze ist hier die Frage. Bitte, Rall. Katzen. Gott, stimmt's bei. Hundeurin, Gott, ja. Aber Katzenurin ist die Hölle. Der Hund macht's draußen, die Stadtkatze drin. Na und? Hundepisse, Katzenpisse, Mädchenpisse, Eigenpisse. Ich riech schon lange nichts mehr. Chemikalien. Riechkolben im Arsch. Hauptsache, wir haben das Altersquartier. Dann ist mir der Gestank egal. Sie kennen ja all den Montazer-Palast König Faruks von Ägypten in Alexandria. Unser eines Bad ist exakt so eingerichtet, mit allen Sicherheitsinstallationen, überall Messingstangen. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Nein, nein, der Rall ist überhaupt nicht Urlaub. Der ist momentan total gaga. Deppert. Blim, blim. Nicht wahr, Rosinski? Stellen Sie sich doch bitte zwei Becken weiter. Wir können sonst nicht. Na ja, ist ja schon gut. Na, so. Der Rall hat das Geld. Der Rall ist Hauptmieter. Der Rall hat den Vertrag unterschrieben. Wir sind abhängig. Ach, mach schon zu, Haberbarmen. Stellen Sie sich vor, der wird plötzlich oder schleichend wie bei meiner Frau ein Pflegefall. Lieber Himmel. Ja, entsetzlich. Unser Rall ist in der Tat der Schlüssel zu unserem Locus Amenus Malta. Was ist der Locus Dingsbums? Endlich. Ich meine unseren Alterssitz, unser Bollwerk gegen die widerliche Zeit und ihren Geist. Na ja, dann gehe ich mal den Rall mit Aspirin füttern und dann auf in unseren Locus an. Na, wurscht, mir pressiert's. Schlecht, ne? Das ist ein schönes Zimmer, geräumig, viel Komfort. Italienische Wasserrohre, keine deutschen Pfannenbecken. Aber es stinkt. Basisgeruch ist der Katzenurin. Darüber Schweiß und Schwefel und eine Unterströmung von Angstschweiß. Aber Pipi, Scha, überbiegt. Starke Noten? Rall, die Wohnung stinkt. Ganz recht, sehr wahr, ganz genau. So ist es und es ist, wie es ist. Hoffnungslos. Ich gebe ihm noch zwei Aspirin mit C. Also nun hebt das Zusammenleben an. Was für eine Idee. Meine Möbel kommen morgen. Nicht viele. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein kleines Bücherregal. Keine Bilder. Morgen, das ist der Freitag. Das Bett steht und die Bücher sind da. Am Montag kommt er. Ja. Er? Mein Massagesessel. Ein Bofinger-Modell. 4-Punkte-Massagefunktion Leder. 230 Volt. Luxus. Ja, wer's braucht? Muss mal. Ja, hebt's mal einen Kaffee auf ihn. Bring ihn auf den Königsapport von dem Faruk. Hoffentlich kriegt das Hosentürl auf. Geh mal grüß. Thank you. Meine Herren, der Rall ist wieder gesellig, aber noch nicht ganz da. Am Abort hat er sich beim Pinkeln zu mir umgedreht und gesagt, schönes Becken. Meine Herren, guten Tag. Obacht nun denn, irgendwann endet einmal alles. Aber bis dahin ist es, wie es ist. Kann man schwer widersprechen. Ach, der Herr Stuhl. Na servus, das wäre noch schöner. Vielleicht sollte man meinen Dr. Fontanella, der Rall ist ja in der DKV. Er schifft mich einfach an. Sie haben recht, Blättner, Rall sieht erbarmungswürdig aus. Seit dem Begebnis mit dem Fahrradfahrer. Ein Hund war auch dabei. Hunde sind so blöd wie ihre Besitzer. Die Menschen sind alle Psychopathen. Politiker, Fußballfans, alle grenzdebil. Klinische Fälle von notorischer Idiotie und alle affektinkontinent. Jawohl. Da kann man schwer widersprechen. Demet, mein Lieber, lösen Sie diese 2 Tabletten Amitriptylin in Wodka auf. Das Antidepressivum dämpft. Vielleicht hat er danach Stuhl. Ohne Stuhl ist der Mensch gar nichts. Knut Hamsun in seinen Mysterien. Das soll der Hamsun niemals. Der war nur einfacher Faschist. Aber was trinken Sie, Schluckerl grünen Wechliner? Der macht nicht aggressiv. Danke, nein. Alkohol denaturiert den Charakter und verschweint seine Libido. Na ja, so kann man das sehen. Ich füsiliere jetzt diese Fliege. Rall, Sie sind krank, Sie müssen auf der Stelle ins Bett. Gemma, Gemma, Tempo, Tempo. Ich will nicht, weil ich nicht will. Ich könnte wollen, will aber auch das nicht. Demet, ich bitte Sie. Ein Mann, der wie modal werden so souverän beherrscht, gehört nicht ins Bett. Meine Herren, ich fasse noch einmal zusammen. 4. Stock, 1 Fahrstuhl, 4 Herren, also Personen, Persönlichkeiten. 6 Zimmer, 2 Latrinen, 2, jawohl, Bidets. Tampons für periodische Damen, Präservative für erektile Herren im Medizinschrank. Das ist die Lage in den Lavatorien. Klopapier von Hakle feucht. Und nun gedenken wir unsere toten Lieben und der lieben Toten. Du gütiger Gott, Ralles auf dem Trip. Gottlob haben wir genug Käse, Gebäck, Salzstangen, Erdnüsse und Büchsenbier im Kühlschrank. Wegen der Kosten nur Paderborner 0,5 Liter, 5%. An Ihnen ist eine Hausfrau verloren gegangen. Also, ich hole mir jedenfalls ein bisschen russisch Brot aus dem Zimmer. Wenn der Rall auf seiner thanatologischen Tour ist, kann es dauern. Also bis gleich, die Herren. Wir warten, Herr Demet, wir warten. Meine Herren, nun werden wir mit Macht unsere Gedanken organisieren. Ein jeder von uns gedenkt nun in dieser Stunde seiner abgeschiedenen, dahingewelkten, ins Grab gesunkenen, weggefallenen, havarierten, drangsalierten, untergegangenen und evaporisierten Freunde, Feinde, der Haustiere, Frauen, pardon, und auch der Frauen. Das Satzglied war unvollständig. Unsere Toten, ja. Da wäre der Büttner. Jahrgang 33, Hysteriker, Beruf Buchhändler, rauchte und soff exzessiv und schrieb Drohbriefe an Emerson. Er hatte 2 Optionen und nahm sie beide. Lungenkrebs und Leberzirrhose. Kremiert und versenkt auf dem Waldfriedhof. Ich habe heute einen depressiven Schub, sodass mir die traurigen Themen liegen. Bei meinem Freund Berg, Balte, Funkredakteur, war es der Druck, der zum Exitus führte. Bitte, lieber Rosinski, Sie sind Schriftsteller, das wissen wir. Aber fassen Sie sich kürzer. Beispiel Plättner, 1. Klasse. Warum? Weil ökonomisch. Berg auf Klosett, Jahrgang 28. Hodenschuss bei Polenfeldzug. Nichtraucher und Abstinenzler. Drückt wegen Obstipation, das ist eine Verstopfung. Wir wissen alle, was das ist, bitte. Drückt und drückt, fällt von Brille, Schlaganfall, tot. Anonyme Urnenbestattung wegen Animosität seiner Frau. Das war sparsam, erzählt Rosinski. Lässt aber irgendwie unbefriedigt. Na, ich hab hoffentlich nichts versäumt, meine Herren. So, dann haben wir das russische Brot. Und dazu passt ein Glas Wässer gespritzter. Wir hatten gerade die Todesfälle Büttner und Berg. Ach, die? Der Berg, das war ja tragisch irgendwie, nicht? Beim Scheißen krepieren, das wünscht man halt nur Politikern, aber nicht Freunden. Wir lassen Politik, Sport und Verhütung aus dem Spiel, Demet. Das steht in den Statuten. Ich geh schon. Sein. Der Sessel. Schön, Plättner. Ja, was aber Sinski, Baba. Was für ein Scheißtag. Au, und die Nierenschmerzen. Auch ich ziehe mich zurück. Muss aufräumen, eskamotieren. Meine Herren Demet und Plättner, Gemach. Bleiben Sie der Fahne treu und überdenken Sie Ihre Sterbemodalitäten. Die Zeit rast. Viel Glück. Der Sessel ist bildschön, Plättner. Jetzt bleib ich bis zu meinem Ableben absolut stationär in diesem Sessel hocken und lese, bis mir das Auge bricht. Ja, ein Stuhl tut's auch. Ich sehe es von meinem Sessel aus. Schleichende Debilisierung. Nichts als Regression. Schauen Sie sich die politische Klasse an. Egal ob CDU oder SPD oder intellektuell insuffizient. Noch nicht einmal Fachidioten im eigenen Ressort. Herein, wenn es sein muss. Wollt ihr den Sessel inspizieren und Plättners Zimmer? Inspizieren und revidieren. Machen Sie den Sessel frei, Plättner. Danke. Komfortabel. Gut. Öffnen Sie das Fenster. Danke. Sauerstoff, Oxygen, kotzübel. Augen, was sehe ich? Was sehe ich? Eine Fernbedienung für einen TV-Apparat. Schrecklich! Nein! Kreis, Idiot! Das war die Fernbedienung für meinen Sessel mit dem 4-Punkt-Massagesystem. Das war aber jetzt schon sehr blöd, Rall. Sie sind ja nicht ganz bei sich. Der alles geistig weggetreten, glaube ich. Verstehe nicht, was Sie mit geistig meinen. Teuer, so ein Ledersessel, mein lieber Plättner. Immer an die Kosten denken im Alter. Ich kannte einen Buchhändler, der hat nur 7 Jahre gearbeitet, sodass er jetzt eine Rente von 185,60 € kriegt. Und heute Nacht habe ich geträumt, ich hätte meine Mutter vergewaltigt, als sie 19 war. Da haben Sie noch gar nicht gelebt, Karl. Das ist es, ja. Er hat sich wieder mit Nova Minsulfon berauscht, Karl. Er pfeift sich immer seine Koffeintabletten damit ein. Ach, das ist doch kein Leder, das ist Schund, Demet. Man schwitzt ja wie ein Schwein in dem Scheißsessel. Mir läuft der Schweiß schon in die Arschkimme. Setzen Sie sich. Sie sollten sich legen, Karl. Wäre für alle Beteiligten das Beste. Trinken Sie einen Calvados, Rai, der beruhigt. Und wir bringen Sie auch auf Ihr Zimmer. Trinke nie, danke. Oh, 12 Jahre alt, ein Artefakt. Nach dem Mix gibt's kein Halten mehr vom Bett. Ins Bett, Rai. Was ich sagen will, ich habe die Hochmeisterzeitung gelesen der evangelischen Kirchengemeinde Halensee. Der Artikel über religiöses Geben hieß, wenn der Klöppel schief hängt. Die Pfaffen sind alle Ferkel, egal welcher Couleur. Klerikofaschisten. Richtig, Demet. Aufklärung tut Not. Ordnung, exaktes Denken. Auch unsere heilige WG muss eine Orthogenese haben. Kraft, Disziplin, guter Verdauung. Im Resultat dann fester Stuhl und vor allem keine Frauen, keine Weiber. Schade eigentlich. Ich hätte gerne eine, aber die sind mir zu teuer. Ich weiß. Bei Hausbesuch 150 € für Fellatio vor 3 Jahren. Keine Erektion mehr. Dann ist eine Fellatio völlig sinnlos. Sie hat alles versucht, aber die Libido allein nützt einen Dreck. Eine Erektion muss her. Und Viagra zahlt die Kasse nicht. Danke für den Calvados. Boah. Also der Rall ist ja total blemblem. Oder klinisch gaga. Demet, was Sie da eben an Schweinkram erzählt haben und Huren und Fellatio im Verhältnis zur Libido, das ist Unflat, welchen die Statuten der WG verbieten. Guten Tag. Sie haben recht, Limit. Der Mann ist komplett... Da fehlt mir der klinische Ausdruck. Ja, ich geh mal in die hostile Außenwelt und suche die Fernbedienung für den Sessel. Ja, und ich gehe morgen zu meinem Urologen und lass mich überweisen. Die Schmerzen links sind mir zu blöd. Ja, vielleicht die Nieren. Dabei immer gut gespült, das Schwesternpaar. Ich habe Sorge um den Rall. Sozusagen als juristische Person. Stellen Sie sich vor, er ist nicht mehr geschäftsfähig. Ja, auch so ein Problem. Stellen Sie sich vor, mein Urologe heißt Sorge. Moment, Rosinski. Urologiestation 2, vierter Stock, Zimmer 268. Wir sind da. Guten Abend, Demet. Wir sind es. Ja, das kommt hier rein. Fantastisch aus, Demet. Der Stein, perdu, weg, fort, bravo. Es gibt auch positive Verluste. Na, der Stein steckt noch. Was? Ja, also, er soll von selbst abgehen, sonst in 2 Tagen operativ. Und muss viel trinken und im Flur laufen und mit diesem blöden Bluturinbeutel da am Galgen, furchtbar. Ja, die Steine, die Nieren und die Blase. Kaum ist ein Stein weg, ist schon der nächste. Ja. Ein Herr von Uxtal aus Riga hatte vom 60. bis zum 98. Lebensjahr per Anno 2 bis 3 Steine. Ja, und so aufging's. Hat dann mit 80 wieder mit dem Rauchen angefangen und ist dann aus dem Fenster gefallen. Was Sie nicht sagen. Emma, der Pfarrer war famos, auch mit Fimos. Gekusch! Das ist der Bus, der deliriert schon den ganzen langen Tag. Aber ich habe ihm vorhin mit der Dosierpumpe Dramal eingeflößt. Hodentorsion in Hochzeitsnacht gestern. Ja, schau! Ein Vetter aus Dorpat hat sich in den Flitterwochen den Penis verstaucht. 1944. Er war ein Kraftpudol. Wir haben einen Medoc dabei. Ich hol mal die Gläser. Ich kenn das Zimmer. Der Berliner Senat. Heilige Offenbarung. Beton und Scheiße. Ja, der Bus mit seiner Hodentorsion nicht ganz unrecht. Prost, Demet. Santé. Prost. Auf den Stein. Auch Urolith genannt. Der Casanova hatte 1770 auch einen und konnte trotz Abgang 3 Wochen nicht kopulieren. Ein Freund von mir, Verlagsvertreter bei Desch vor dem Bankrott, kriegte nach einer Stein-OP ein Katheterfieber und ging daran irgendwie ein. Also ich bitte Sie schon sehr, Blättner, hören Sie mit den Krankheiten auf, das ist ja zum Späen. Fotz, Trotz, Schlotz, Hotz, Gotz, Emma. Die reine Onomatopoesie. Na, jetzt bitte setzt euch doch. Wo sind Sie jetzt? Passen Sie doch auf mit meinem Blutbeutel. Der ist doch über den Katheter mit dem Genital verbunden. Stellen Sie sich vor, Sie hätten es abgerissen. Ihre Frau hat Ihnen eine Postkarte mit einem bunten Hundertwassermotiv geschickt. Ach so? Na, dann lesen Sie jetzt vor. Mein lieber Rudolf, schicke mir bitte eilends 1.000 Euro, die ich benötige. Der Jeff Kohns aus Amerika hat für einen roten Glashund 58,3 Millionen Dollar erhalten. Da kannst du als Künstler ja sogleich den Löffel abgeben. In Liebe, deine Jovanka. PS, ist pressiert. Mein lieber Rosinski, tun's mir den Gefallen und schmeißen's dieses Scheißding sofort ins Klo und ziehen's die Spülung, ja? Ja, gern. Muss meine Blase entlasten. Ja, ja. Obacht! Mit dem Blutbeutel, bitte! Na ja, Blättner. Ja, schön hier, ne? Man wird versorgt. Man liegt auf dem Rücken, das Blut läuft über den Katheter automatisch in den Beutel und zum Schiffen muss man nicht einmal aufstehen. Ne? Ja, und abends kommt eine süße Schwester, leert den Beutel ins Klosett aus und du kriegst einen nagelneuen für die Nacht. Ja, ne? Schön ist hier. Ich habe Ihnen einen alten Band aus der Olympia-Press mitgebracht. Band 88. Susi, die scharfe Jungfrau von Van Heller. Das war der Balzac unter den Pornostars. Und das sage ich nur einmal, Emma. Küssen ist schöner als Vögel. Geh halt doch die Goschen. Was soll ich denn damit hier mit dem Katheter im Genital? Wir haben sie lange genug behelligt, lieber Demet. Man sollte... Das Nachtmahl kommt erst um 6 Uhr und mir ist langweilig. Erzähl's mir doch eine schöne Geschichte von draußen. Irgendwas muss doch passiert sein. Ich lese schon lange keine Zeitungen mehr. Alles Dreck. Ich arbeite seit 20 Jahren an einer Kollektion denkwürdiger, vermischter Nachrichten. Sogenannter Fait divers. Aus dem menschlichen Verkehrsleben. Das ist, Sie meinen, den Lebensverkehr, das sowas geht? Nein, mein letztes Projekt in Ihnen. Eine Sammlung von Todesfällen durch Unfälle. Rubriziert unter Tode. Glückliche, befriedigende, mäßig befriedigende, bedauerliche, unerhebliche, natürliche. Versus Lebensfälle mit gleichen Attributen. Nee, das ist ja schön und gut, aber... Sehr gut, Rosinski. Eine Kollektion von Fait divers. Bravo. Freilich fehlen die tragischen Finale. Meine Mutter zum Beispiel. Gehen Sie mal weg mit Ihrer Mutter, Blättner. Dann habe ich extra Rubriken, wie zum Beispiel Alterssuizide, Reiseunfälle. Die überschneiden sich mit Konsumunfällen und dann Betriebstodesfälle. Darunter fällt allzu viel. Da muss mehr System rein, mein Bester. Mehr Kohärenz. Achten Sie auf die Definitionen. Weder zu weit noch zu eng. Erst dann stimmen die Prädikationen. Also, Herrschaften, ich verstehe kein Wort. Machen Sie ein Beispiel, Rosinski. Reiseunfall im Alter, bitte. Moment. Reiseunfall. 123 Pilger in Mekka bei Panik totgetrampelt. Ja, gut und schön, aber warum denn nur 123 Stück? Die Pilger doch zu Tausenden. Ich begreife Ihr Prinzip, Rosinski. Vielleicht primo der Fall aus dem Leben und Sterben unter dem Rubrum. Und dann... Ich habe die Fälle verzeichnet und dann nummeriert. Zum Beispiel X. Es war Schiefert. Erstickt in Marrakesch an einem Stück Kebab. Oder Y. Das war Freund Husche. Tod durch Austernvergiftung. Die 113. brachte ihm kein Glück. Das ist gut, das ist exzellent. Mir fehlen noch die Suizide unter Alten und schöne Tode unter den Jungen. Muss es ja geben. Ich habe sogar eine Rubrik als Nummer 28. Tode unter Politikern. Prädikat befriedigend. Zum Beispiel 16 CDU-Parlamentarier stürzen mit dem Flugzeug in Bhutan ab. Keine Überlebende. Rubrum Polit-Tourismus. Ja, super. Ja, total super. Gibt's nichts mit Liebe, Ditschka und Sex oder dergleichen? Bitte gern, Demet. Liebe. Französin schnitt ihrem Mann den Kopf ab und kochte eine Suppe aus seinem Herz, der Nase und dem Pimmel, dem Penis. Da legst du aber nieder. Hoffentlich kommt bald mein Nachtmahl. Gestern, habe ich gelesen, sind 70 Menschen am Fluss Yamuna in Indien ertrunken. Wie würden Sie das rubrizieren? Party am Fluss. Das ist kein wichtiges Begebnis, Blättner. Nicht für einen Agnostiker. Bitte, ich hätte gern etwas aus der Haustierhaltung im Alter, aber nicht tragisch. Liebe und Hunger. Z. Das war von Kroll. Wird von seinem Hund angefressen, der sich am Kopf gütlich tat. Nach seinem Exitus. Über den Satz müssen Sie noch mal rüber, mein Bester. Ein Subjekt-Objekt-Lapsus. Also ich will jetzt ruhen. Der Rall hätte ruhig mitkommen können. Der Rall ist im Moment sozusagen geistig weggetreten. Ja, was der hat, weiß nur ein Psychiater. Ich werde zu Hause in der WG im ICD nachschlagen, woran unser Rall laboriert. Ja, bitte, Plättner. ICD, bitte. Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 und ICD-11, Verlag Huber. Bitte, Gusch. Ah, da kommt man noch mal. Auf Wiedersehen. Bis Montag, ne? Wir gehen jetzt. Ja. Servus, adieu. Fühlt euch gut. Baba, adieu und so weiter. Bin völlig groggy. Nie wieder Krankenhausbesuch. Deprimierend sowas, Rosinski. Wie war? Hoffentlich ist er mal wieder regeneriert. Sagen Sie mal, Blendner. Oh Gott, wir stehen. Das heißt, er lebt. Der hängt. Wir sind vor dem dritten Stock. Erbarmung. Ein Albtraum. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Bei Störung Alarmknopf 3 Sekunden drücken. Na also, ich drücke. Lassen Sie mich auch mal. Man wird jetzt mit der zentralen Notrufzentrale verbunden. Blödes Arschloch, lass mich in Ruhe. Rosinski, werden Sie sich ausfallen, Sie Hysteriker. Ich habe Erbarmung nur mit meiner Blase gesprochen. Ja, herrje, immer Ihre Blase. Lenken Sie sich ab und erzählen Sie ein paar heitere Todesfälle aus dem Leben. Imperativer Druck steigend. Dazu Klaustrophobie in einem Käfig für 2 Personen und eine Blase oder 225 Kilogramm. Nur die Ruhe, Rosinski. Ich drück noch mal auf den Alarmknopf. Wie viele Frauen hatten Sie in Ihrem Leben? Muss mich setzen, Plättner. Mildert den Druck. Keine Ahnung. Als Leptosoma-Zwerch lernt man nicht so viele Frauen kennen. Alte über 70 bei 188,60 Euro Rente. Und Frauen? Boah, sag ich. Boah. Ja, die Frauen. Ein Freund von mir, Buchhändler und ein harmonischer Geist, dem kam durch eine Liebesenttäuschung 1992 sein holistisches Weltbild abhanden. Seitdem oder ab dato nur noch Onani. Masturbatorische Praktiken mit Wort und Bild. Aber noch einmal im alten Leben eine Frau. Jetzt ist es passiert. Ekelhaft. Trotz der Inkontinenzwindel so ein Abgang. Kopf hoch, Rosinski. Scheiße. Jetzt ist auch die Oberbeleuchtung im Arsch. Neue Rubrik in der Kollektion. Balkenschicksal im digitalen Zeitalter. Auto sitzt im Lift. Lift hängt fest. Licht kaputt, Seele leer. Windel voll. Man sitzt in Ängsten. Ach, ist das sinnlos, Plättner. Gott sei Dank, Rosinski. Ich scheiß was auf die Sinnfrage. Na, Gott sei Dank. Ja, Erbarmung. Ich freue mich auf einen Whisky ohne Eis und meinem Bett. Endlich in Sicherheit vor der idiotischen Welt da draußen. In Salvo. Himmel hilf! Oh Gott! Mann, oh Mann! Was für ein Gestank! Oh! Eine Katastrophe ist passiert. Ich habe einen Kollaps. Ich werde bald einen Kollaps haben. Alle Atrophien auf einmal. Im Galopp. Dieser Gestank. Legen Sie sich nieder, Rosinski. Hä? Meine Sensorien sagen mir... Hippie-Scha? Im Hintergrund? Exkremente in Diarrhoe-Qualität? Rohfall von Domol, 2 Liter Listerine, verbranntes Papier. Ich schau mal nach Rall. Rall? Hallo, Rall? Alles okay? Hallo? Rall? Ich hatte recht. Katastrophe. An allen Fronten. Es ist so, Rosinski. Liegen Sie gut? Dann weiter so. Windel gewechselt. Neue Unterhose. Fand Rall in seinem Zimmer im Schneidersitz. Yoga-Haltung. Auch Sukhasana genannt. Nicht ansprechbar. Im Übrigen nackt und am Körper überall beklebt mit diesen gelben, kleinen Merkzettelchen. Alle mit Parolen und Maximen beschriftet. Was für Maximen? Was für Parolen? Kein Damenbesuch, Klopapier sparen, Dünnschiss vermeiden, Schopenhauer lesen, die 145 Regeln anwenden und so weiter fort. Deliranter Quatsch, aber ich... Was? Sagen Sie schon, Blättner. Rall stinkt. Er hat sich vollgemacht und bepisst. Und er hat Ätzspuren an den Händen und Verbrennungen. Erbarmung, der arme Rall. Blödsinn. Rall, das verrückte Schwein, hat alles kontaminiert. In seinem Zimmer sogar die geliebte Sammlung Agneta. Keine Ahnung. Eine Schwedin. Diese Blonde, an die er stark attachiert war. Egal, er hat alle Medikamente in die Waschmaschine gestopft und bei 60 Grad Echo und bei 1400er Umdrehungsgeschwindigkeit durchlaufen lassen. In meinem Zimmer hat er 200 Exemplare meiner Sammlung Reader's Digest angezündet in einem Blecheimer und den Rest mit Rohrfrei kontaminiert. Meine Tagebücher hat er mit Patex beschmiert. Erbarmung. Bei Demet hat er alle Kataloge aufgeschichtet bis zur Decke und dann mit einer Spritzpistole behandelt. Schwarz. Und dann hat er daneben einen Haufen gemacht. Wie ein Verbrecher am Tatort. Oh ja, das habe ich gelesen. Grumus Merdi. Machen aber nur Triebverbrecher. Wer weiß. Rall kann alles. Sie haben sich ja gereinigt. Und keinen spezifischen Schaden, wie... Fühlte mich zum Erbarmen schlecht. Hab noch nicht kontrolliert. Gott, nein. Bitte nicht, nein. Sehen Sie in diesen Karton, Plättner. Was sehen Sie in diesem Karton? Mein Vorlass für Marbach. Meine kleine Altersversorgung. Meine Rente beträgt 188,60 Euro. Und jetzt ist alles zerstört. Bepisst und beschissen. Voller Domolrohr frei und froschessig. Mein Beileid, Rosinski. Mir hat der Rall meine Sammlung Olympiapress kontaminiert. 100 Bände, trotz Gebrauch, in 40 Jahren kaum angebufft oder fleckig. Dahin die Freude meines Alters. Ich muss jetzt saufen und ich will wieder rauchen. Ich denke, ich fange auch wieder mit dem Rauchen an. Eine Tante aus Riga rauchte noch mit 102 und starb erst dann am Lungenkrebs. Ich gehe schon. Ich bin's, Demet. Die haben mich im Franziskuspital entlassen. Der Stein soll halt von allein abgehen. Na, im Lift hat's nach Urin gestunken und hier... Na, hier stinkt's noch scheiße. Urin und der. Servus, Rosinski. Was ist denn los? Meine Herren, folgen Sie mir in Ralfs Zimmer. Da. Ja, servus. Ralf. Ah ja, meditieren ist immer gut, auch wenn es nichts hilft. Hallo, hey, Ralf. Weggetreten. Na, ja, stinkt's aber schon arg. Nein. Hingeschissen hat er. Und da liegen zwei Pullen dreimal. Ja, und die Dosierpumpen hat er noch in der Goschen. Und beklebt hat er sich wie eine Litfaßsäule. Die arme Sau, die. Aber warum das alles? Und weshalb überhaupt? Der Ralf ist doch nicht blöd. Oder wie? Eine blöde Geschichte. Dramal ist ein starkes Schmerzmittel und das macht in der Überdosis schon blöd. Demet, der Ralf hat ihre Kataloge und die vier Mappen mit einer Spritzpistole schwarz kontaminiert. Ach so? Naja. Ballast. Hänge dran. Jetzt gehen wir zum Rosinski und trinken was. Und ich muss wieder zum Rauchen anfangen. Ich meine, außer dem Rosinski sein in Verlust geratener Vorlass sind ja die Schäden überschaubar, gell? Überall Exkremente. Das Bidet im Fahrrucker-Bord ist verstopft. Im Abort 2 die Toilette. Die Waschmaschine ist hin und die Spülmaschine auch hinüber. Die hat er mit Reinigungsmitteln und Regeneriersalz geflutet. Man sollte vielleicht doch einen Notarzt. Der Ralf ist Choleriker. Lieber nicht. Diese Selbstgeißelung macht seine Sammlung Agneta kaputt. War vor 40 Jahren sehr hübsch und blond, mit einer Entennase. Ja, vielleicht eine Kettenreaktion, mental irgendwie. Der Unfall mit dem Fahrrad und dem Köter, vielleicht der Zeckenbiss oder Spätfolge Borreliosefieber oder Selbsterregung. Ja, so ist das. Die Frage, die mit Rosinski, ist doch die... Was ist unser Ralf in diesem Zustand als menschliche, geistige und juristische Person? Korrekt, Plättner. Man sollte doch den Notarzt. Oder mein Dr. Fontanella. Nach der Formel Diagnose gleich Prognose. Also wenn Sie mich fragen, mir persönlich gefällt der Ralf in seinem ruhigen, meditativen Zustand ganz ausgezeichnet. Letzte Wohnung vor der Kiste von Ingomar von Kieseritzky. Demet, Ernst Konarek. Plättner, Gerd Baltus. Rosinski, Thomas Kühlau. Rall, Wolf-Dietrich Sprenger. Sowie Ulrich Haß und Heribert Malchers. Technische Realisation: Rike Wiebelitz und Barbara Göbel. Regieassistenz: Pia Frede. Regie: Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie: Georg Büren.